Ergebung aus Helle Nacht von Emmy Hennings, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Ergebung. Ich bin ein klein verdorrtes Bäumchen. Meine Wurzel vergraben in Gott. Wenn die Sonne Gottes scheint, werde ich wieder blühen können. Die Liebe ist ein weißer Schnee. Ich träume dem Frühling entgegen. Denn Frühling und Auferstehung, so singt das ewige Gesetz. Verwandlung, Blühen, Leben, ich bin ein klein verdorrtes Bäumchen. Meine Wurzel vergraben in Gott. Ende von Ergebung.